Heißt das, dass ich jetzt islamisiert bin? Hallo zusammen und willkommen aus Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Unser heutiges Thema ist Martin Sellners Video Generation Haram. Das Video wurde vor ein paar Tagen von Martin Sellner veröffentlicht und hat schon gewisse Resonanz im Netz erweckt. Martin Sellner ist einer der Leiter von Identitär Bewegung in Österreich und ein sehr bekannter junger Konservativer. In diesem Video geht es darum, dass es einen demografischen Wandel gibt, den er feststellt in Österreich, insbesondere in Wien, und wie sich auch bestimmte Jugendsubkulturen entwickelt haben. Insbesondere geht er aber auch darauf ein, wie sich muslimische Jugendliche rückbesinnen auf den Islam. Wir wollen schon jetzt sagen, dass wir keine Anhänger von Martin Sellner sind und keine Anhänger von Identitärbewegung. Aber wir sehen, dass diese politische Strömung in der letzten Zeit immer wichtiger wird und wirklich immer mehr Einfluss auf die Gesellschaft, vor allem auf die Jugendliche hat. Und wir finden das gefährlich, das einfach so zu ignorieren. Aber ich habe schon ein Video über Martin Sellner gemacht, wo wir seine Position mit der Position von Raik Anders verglichen haben. Und das hat auch im Netz Resonanz bekommen. Und jetzt möchten wir ein anderes Video von ihm analysieren. Wir verstehen, dass wir ein kontroverses Thema anfassen und könnten wieder viel Hass im Netz bekommen, aber es ist leider der einzige Weg, tatsächlich sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Und wir wissen, dass Martin Sellner vor allem ein sehr begabter und fitter Propagandist ist. Was wir genauer anschauen wollen, ist, wie ist das Video aufgebaut, wie argumentiert er, welche Lösungsansätze für das vermeintlich auftretende Problem er anbietet. Dann schauen wir mal rein. Wer von euch kennt das Wort Haram? Ich bin mir sicher, die meisten von euch haben das schon mal gehört. Die meisten von euch wissen sogar, was es bedeutet. Und vor 20, 30 Jahren wusste noch kein Europäer, bis auf ein paar ganz, ja, bis auf ein paar Spezialisten und Forscher, was das Wort bedeutet. Und die Tatsache, dass wir es heute alle wissen, zeigt, dass es eine Islamisierung gibt. Und dieses Magazin, Biber, ein Magazin von Migranten für Migranten in Wien, hat in so einer Titelgeschichte Haram, Bruder, was Sünde ist, entscheiden Sie, eine Studie gemacht über die Jugendkultur des radikalen Islams in Wien. Und dabei wird das Ganze relativ nett und harmlos dargestellt. Dann haben wir zum ersten Mal die erste These. Das heißt also, wir werden in Europa oder Westeuropa mit der Terminologie des Islam konfrontiert und müssen nun mal uns damit auseinandersetzen. Das ist unausweichlich aufgrund bestimmter Gegebenheiten, sprich insbesondere den demografischen Wandel, auf den er später eingehen wird. Das bedeutet, vor 20 Jahren, so seine These, wusste ein Durchschnittswesteuropäer nicht, was Haram bedeutet. Inzwischen weiß das jeder, weil er mit diesem Terminus permanent konfrontiert wird. Und je jünger ein Westeuropäer ist, umso häufiger stößt er auf diese islamische Terminologie, dadurch, dass sie demografisch besonders stark vertreten sind in den jüngeren Altersschichten. Ja, ich finde es absolut wichtig, dass er dieses Thema anspricht. Ehrlich gesagt wusste ich nicht, was Haram ist vor diesem Video, aber vielleicht liegt das daran, dass ich schlecht ausgebildet bin. Aber ich glaube nicht, dass es ein Zeichen der Islamisierung ist. Ich finde das eher ein Zeichen davon, dass Islam immer wichtige Rolle in Europa spielt, weil es logisch immer mehr Muslime gibt. Aber ob es Zeichen davon ist, dass die Europäer von der islamischen Religion immer stärker geprägt werden, finde ich das zweifelhaft. Das, was er zumindest behauptet, ist, dass der Islam inzwischen auch die Populärkultur übernommen hat. Er zitiert dann auch diesen Artikel aus dieser Zeitschrift in Wien. Er geht dann auch noch auf den Slogan dieser Zeitschrift von Migranten für Migranten. Es entwickelt sich dann auch eine muslimisch-migrantische Subkultur, die auch der autochthonen Bevölkerung oder der, wie er sagt, auch später sagt, indigenen Bevölkerung diese Terminologie aufzwingt. Das heißt, Terminus Haram ist nur ein Terminus unter vielen. Wir geben das nur exemplarisch jetzt auf, um das Problem zu verdeutlichen, dass sich auch die Jugendsprache ändert. Ja, ich bin leider kein Jugendlicher, kann das nicht genau einschätzen, aber ich glaube, das, was er da anspricht, stimmt natürlich in gewissen Maßen. Und deswegen funktioniert diese These. Man kann diese These nicht einfach ablehnen. Diese Subkultur gibt es schon. Aber ich weiß nicht, inwiefern die Jugendlichen tatsächlich von dieser Kultur geprägt sind. Ob alle tatsächlich in dieser Kultur drin sind, das kann ich aus diesem Video nicht rauslesen. Das heißt, ich sehe das ähnlich und zwar deswegen, weil es nun mal inzwischen eine numerisch bedeutende muslimische Bevölkerung gibt in den meisten westeuropäischen Ländern, auch in Österreich. Ich denke, dass man auch mit der Terminologie des Hinduismus näher vertraut wäre, wenn es mehrere hunderttausend Hindus in Wien gäbe. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es genug Hinduisten in Wien gibt, aber man muss halt auch offen sagen, Islam ist heutzutage politisch gesehen viel, viel vertretender als Hinduismus. Ja, das heißt, worauf ich hinaus will, ist das zugleich auch ein Zeichen der Islamisierung der gesamten Gesellschaft. Wenn jetzt Muslime selbst Begriffe aus dem Islam verwenden, die dann auch für die Mehrheitsgesellschaft immer präsenter werden, weil Muslime numerisch immer präsenter werden, heißt es dann aber auch, dass die gesamte Gesellschaft islamisiert wird oder es einfach nur in eigentlich auch banalen Kontexten solche Termini fallen? Im Alltag dieser Jugendlichen und sie dann einfach auch von anderen, die nicht zum gleichen Kulturkreis gehören, dann aufgeschnappt werden und man aus Neugier fragt, ist Haram ein politisches Programm dieser Jugendlichen oder ist Haram einfach nur ein Wort, das sie verwenden, um etwas zu bezeichnen, was sie stört? Okay, naja, ich persönlich habe das Wort Wallah benutzt, aber ironisch. Heißt das, dass ich jetzt islamisiert bin? Schwierig. Früher haben viele meiner Freunde nicht einmal erwähnt, dass sie Muslime sind. Heute leben sie ihren Glauben offen aus, weil es durch das Internet und Deutschrap cool geworden ist, Moslem zu sein. Und damit ist der Artikel auf einen entscheidenden Punkt gekommen. Ein Punkt, den auch ein Integrationsexperte in Wien unlängst bestätigt hat. Der Islam und der radikale Islam ist zu einer Jugendkultur, einer Jugendsubkultur geworden. Er geht sogar so weit zu sagen, Dschihadismus ist die neue Jugendsubkultur in Wien. Wo früher Jugendliche, um zu provozieren, sich an Irokesen geschnitten haben oder, weiß nicht, irgendein Hakenkreuz auf die Schulhoftoilette gemalt haben, heben sie heute den IS-Zeigefinger. Nicht nur muslimische Jugendliche, auch wie dieser Kroate zum Beispiel, aber auch österreichische Jugendliche schließen sich dem an. Und wenn ich selber nicht das Privileg hätte, als Student in solchen Kreisen zu verkehren, wo der große Austausch noch nicht stattgefunden hat, dann würde ich selbstverständlich auch durch einen Großteil an muslimischen Freunden und Bekannten geprägt sein durch diese Jugendsubkultur. Hier sehen wir, wie Martin so Indizien benutzt als Beweis für seine These. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Indizien stimmen, dass vielleicht tatsächlich in gewissen Bezirken in Wien wirklich die Muslimen so überwiegend sind, dass es fast keine anderen Kulturen vorhanden sind. Ja, das heißt, jugendliche Gruppendynamik, Gruppenzwang bei einer Bevölkerungsmehrheit der Muslimen in bestimmten Bezirken von Wien, darauf geht er speziell ein. Gibt es dann Alternativen der Gruppenzugehörigkeit für Nicht-Muslime, als sich mit Muslimen mitzuidentifizieren? Ihre Wahrnehmung der Welt, ihre Wahrnehmung der Gesellschaft und ihre Wahrnehmung von Politik zu übernehmen. Geht das dann automatisch mit einher mit einer Radikalisierung, so wie er es andeutet, dass dann automatisch der Yes-Zeigefinger gezeigt wird, oder ist es einfach nur eine jugendliche Gruppendynamik? Als Beispiel zeigt Martin Kollege, der schon seit langer Zeit Muslime ist. Er ist konvertiert. Ich muss sagen, er ist sehr intelligent. Er hat Jura studiert. Seine Musik, da kann man halt besprechen, ob es gut ist oder nicht, aber auf jeden Fall kommt das an. Er ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Was er zum Beispiel über die deutsche Filmindustrie und Fernsehindustrie sagt, finde ich super, super klug. Und ja, er ist ein sehr anständiger Bürger in Deutschland. Ist es ein Problem, dass er Muslime ist? Das, was Sellner sagt, ist nicht unbedingt, dass ein Problem ist, dass Kollega selbst Muslim ist, sondern dass es zur Subkultur des jugendlichen Islams, wenn man es so bezeichnen will, eher keine Alternative sieht. Warum das auf einmal so geworden ist, wird im Artikel nicht gegeben. Sie sprechen von Vines und Memes und YouTube. Nein, es liegt an der Demografie. Und ich werde jetzt zwei Studienbereiche und zwei Zahlenbereiche präsentieren. Und wenn man die vereint, dann versteht man, warum Haram und Co. ein Modewort geworden ist. 52% der befragten muslimischen Jugendlichen finden, dass Frauen ein Kopftuch tragen müssen. 44,7% finden, dass die Vorschriften des Islams wichtiger sind als die Gesetze. Eine weitere Studie, die Fundamentalismusstudie, bestätigt das und attestiert 50% der Muslimen in Österreich eine konsistent fundamentalistische Grundhaltung. Auch die befragten Flüchtlinge, die nach Österreich reinkommen sind, sagen zu 81%, dass die religiösen Bekleidungsvorschriften eingehalten werden müssen. Jetzt kommt natürlich zur Statistik, wie immer bei Propagandavideos. Und ja, ich muss sagen, diese Statistik stimmt, oder ich kann mir ganz gut vorstellen, dass diese Statistik stimmt. Aber diese Statistik lässt sich auch anderes auslegen. Okay, jeder Zweite ist nicht integriert, aber gleichzeitig ist jeder Zweite integriert. Das heißt, die Integration funktioniert doch irgendwie. Das ist nicht zu bezweifeln. Das heißt, also es gibt dann etwas mehr, dass diese, den ersten statistischen Punkt den erwähnt, nachdem aus einer westlichen Perspektive oder allgemein westlichen Perspektive mehr als jeder Zweite integriert wäre. Das, was er aber dann noch mit der Statistik indirekt belegen will, ist, dass auch die kulturelle Identität bei den meisten Muslimen eine Rolle spielt. Aber er benutzt diese Statistik als Beweis dafür, dass Integration überhaupt nicht funktioniert. Das ist sein Punkt. Das hat er zumindest versucht mit den statistischen Daten, die er verwendet hat. Und die kann man auch anders auslegen. Punktuell sicher, aber es zeigt auf jeden Fall an, dass es ein Problem gibt, unabhängig davon, welche Lösung, ob er jetzt auf Ursachenforschung geht. Das andere Datenmaterial ist die Demografie. In Österreich, in Wien, ganz Europa explodiert der Anteil an Muslimen. Es gab in Wien 2001 bis 2012 einen 78-prozentigen Zuwachs an Muslimen, die dort leben. In den Hauptschulen sind bereits 50% der Hauptschüler Moslems. Im Kindergarten stehen nur 24.000 Katholiken, mittlerweile 18.000 Muslimen gegenüber. Und die verschiedenen Projektionen für die Jahre 2030 bis 2050 zeigen einen radikalen Anstieg der Bevölkerung, der muslimischen Bevölkerung in ganz Österreich. Jetzt mal ganz ehrlich, der Islam wird in Deutschland kommen, ob du willst oder nicht. Deine Tochter wird Kopftuch tragen, sein Sohn wird Bart tragen, okay? Und deine Tochter wird einen Bärtigen heiraten. So, und wir vermehren uns immer mehr. Ihr Deutschen kriegt ja keine Kinder. Ihr kriegt höchstens, wenn es hochkommt, zwei Kinder. Wir machen 7, 8. Alhamdulillah. Okay, Kollege? Und dann nehmen wir uns auch nochmal 4 Frauen, dann haben wir 22 Kinder. So, ihr habt vielleicht ein Kind und ein Hündchen. Ne? Und das war's. Kollege, das ist nicht unsere Schuld, das ist eure Schuld. Macht Allah Azza wa Jal, der allmächtige Gott, macht das so, dass wir euch erobern, nicht mit Krieg hier in Deutschland, sondern mit Geburtenraten, erstens. Und zweitens, wir heiraten eure Töchter. Ja? Und deine Tochter wird Kopftuch tragen. Also hier sehen wir wieder einen Propagandatrick von Martin. Er hat so ein Schimpfvideo gezeigt, wo ein Moslem einen Österreicher oder einen Deutschen mit wirklich Schimpfwörtern anschreit. Schreit, dass wir heiraten eure Töchter und sie werden Kopftuch tragen. Ja, etwas ganz Unangemessenes. Und das benutzt er als Beweis dafür, dass die Integration gar nicht funktioniert. Es gibt inzwischen auch Prognosen vom Pew Institute, die belegen, dass die Fertilitätsrate der europäischen Muslime konstant zurückgeht. Und nicht nur hier in Europa unter den Muslimen, sondern auch in den islamischen Ländern selbst. Die Fertilitätsrate in Iran, in der Türkei und das in der Mehrheit der islamischen Länder ist kontinuierlich in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen. Zum Teil auch, zum Beispiel im Iran, unter der Reproduktionsrate von 2,1 Kinder pro Frau. Das finde ich ganz interessant. Deine These widerspricht eigentlich der These von Martin, dass diese Islamisierung bei den Jugendlichen in Europa so bedrohend ist. Ja, und zwar, weil sich die Geburtenrate auch der europäischen Muslime der Mehrheitsgesellschaft kontinuierlich angepasst hat. Jetzt kommen wir zum spannendsten Punkt, wie immer bei Propagandavideos, zur konstruktiven Seite. Welche Vorschläge macht Martin Sellner? Wenn dieses Video und die Aktion der identitären Bewegung nicht eine neue Protestkultur bei der europäischen Jugend erzeugen, die gefährliche Weichenstellung der Demografie, der Massenanwanderung und der Islamisierung verhindert, Und wenn nicht die identitär-patriotische Bewegung zur neuen Jugendkultur des Protests wird, dann wird der Islam die einzige und gesamte europäische Jugendkultur werden, weil der Islam, die Muslime, die europäische Jugend bestimmen werden. Diese Videos, die ich hier mache, werden in 50, 60 Jahren entweder mal so Randnotizen und Dokumente einer untergegangenen Zivilisation sein, oder ich hoffe vielmehr in einer rückblickenden Archiv der europäischen Reconquista und der Widerstandsgeschichte irgendwo in einem Aktenordner eingeordnet werden. Wenn diese demografische Entwicklung nicht gebrochen wird und eine Tendenzwende eingeleitet wird durch einen radikalen Einwanderungsstopp, eine Remigration von allem, was nicht integriert und assimilierbar ist, wenn das nicht geschieht, dann werden diese Leute unsere gesellschaftliche Wirklichkeit bestimmen. So, wir gehen dann jetzt auch so auf seine Lösungsvorschläge ein. Das hieße dann Reconquista, Remigration, Änderung der Einwanderungspolitik. Das sind so die Pfeiler seiner Lösungsansätze, parallel verlaufen zu einer neuen Identitätsbildung oder einer Identitätsjugendkultur der, wie er sagte, indigenen Bevölkerung. Da müssen wir jetzt angehen auf die einzelnen Lösungen. Reconquista, was ist ein historischer? Ja, Reconquista ist so diese Bewegung im Mittelalter in Spanien, als Spanier alle Araber aus Spanien rausgeschmissen haben. Das ist ganz kurz gesagt. Ja, das heißt, weil die Reconquista zugleich auch eine Umwandlung der demografischen Verhältnisse war. Denn die Morisken im Rahmen des historischen Prozesses der Reconquista auf der Iberischen Halbinsel in Portugal und Spanien ja ausgewiesen worden sind. Im Übrigen auch die Sephardim, also die iberischen Juden. Das heißt also eine etwas gewaltsame Änderung der demografischen Verhältnisse. Ich glaube nicht, dass er es so meint, nach den Methoden der Reconquista, so wie tatsächlich als historisches Ereignis sich abgespielt hat. Aber was hieße dann Reconquista konkret? Die Remigration, die er erwähnt. Nehmen wir an, die Personen, um die es geht, Integrationsunwillige. Und die gibt es, das ist nicht zu bestreiten. Es gibt Integrationsunwillige. Was ist, wenn sie österreichische Staatsbürger sind? Wie sieht dann die Remigration aus? Wohin? Nach welchen Kriterien? Ich denke, dass dann einfach nur, das ist, weil diese Menschen nun mal hier sind und man wird jetzt nicht Millionen von Menschen ausweisen können. Unabhängig davon, wie man jetzt politisch steht, es ist unrealistisch. Und es wird auch ein Bestandteil bleiben, derer, die zu dieser Gruppe gehören, die sich nicht integrieren wollen und aus irgendwelchen Motiven heraus sich nicht mit der Mehrheitsgesellschaft anfreunden können oder wollen. Meiner Meinung nach der schwächste Punkt bei diesem Video, weil davor war alles super überzeugend, wirklich. Das war alles wissenschaftlich nachgewiesen, mit Quellen, mit allem. Und deswegen verstehe ich, warum Martin Sellners Video so gut ankommt und warum die identitäre Bewegung so gut ankommt. Aber mir fehlt leider konstruktiv. Er wählte jetzt alles so als Schlagwörter, ohne jetzt genau darauf einzugehen. Weil er im Grunde genommen auch nur auf eines will, nämlich die Bildung einer Alternative zur islamischen Subkultur. Aber heißt das nicht, dass wenn zum Beispiel die Muslime tatsächlich Recht haben auf ihre muslimische Identität, heißt das nicht, dass die europäischen Jugendlichen auch Recht darauf haben und diese Identitärbewegung ist eigentlich ein Zeichen davon? Ja, das, natürlich haben sie einen Anspruch drauf. Solange es vertretbar ist, solange es vereinbar ist mit der Gesetzeslage, solange es gesund ist im Sinne von nicht auf eine Ideologie basierend, die andere dann sozusagen als niedere Subjekte degradiert, sondern tatsächlich nur der eigenen Identitätsfindung dient, ist das in Ordnung. Ich weiß nicht, ob tatsächlich ob diese anderen Subkulturen keine Rolle mehr spielen, ob tatsächlich eine Art Vakuum entstanden ist, bei denen, die nicht zum islamischen Kulturkreis sich zugehörig fühlen. Aber diese Identitärbewegung ist auch eine Subkultur, die als Antwort auf diese islamistische Kultur entstanden ist. Ja, das heißt, jetzt ist die Frage, also ob jetzt es eine Antwort ist oder ob, und ich glaube, Sellner zeigt es auch, es ist ein ganz normaler, natürlicher Prozess, dass Menschen nach einer Identität streben und dass der eigene Staat oder das eigene kulturelle Erbe durchaus dafür dienlich sein können. Sicherlich hat es dann auch den Nebeneffekt, dass es dann sicherlich eine Gegenbewegung wäre, zu der sich seiner Ansicht nach durchsetzenden Jugendsubkultur mit islamischem Hintergrund. Und das sehe ich problematisch jetzt im Mainstream, dass diese Bewegung wirklich fast marginalisiert wird, verteufelt wird. Und wir wissen, dass Martin Sellner zum Beispiel von Verfassungsschutz beobachtet wird. Das finde ich problematisch, ehrlich gesagt. Weil dadurch wird dieses Ungleichgewicht erzeugt, die zur Spannung in der Gesellschaft führt. Was denkt ihr? Werden die Muslime in 40 Jahren die Mehrheit sein? Oder findet ihr die Identitärbewegung als Bedrohung und tatsächlich auch als etwas, was im Grunde genommen nichts zielführend ist für die eigene Identitätsbildung der Europäer? Schreibt es in die Kommentare. Ciao! Ciao.